Hallo und herzlich willkommen zurück zum Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich zur aktuellen Folge. Heute geht es mal wieder um ein wundervolles Thema und zwar, du hast es bestimmt schon im Titel gelesen, es geht um positives Denken und das ist ganz spannend, wie ich finde. Und ja, genau, als erstes wollen wir klären, warum das denn eigentlich wichtig ist, positiv zu denken. Und dann schreite ich zu den Tipps über. Und ja, viel Spaß bei der Folge. Ja, genau, warum ist es wichtig, positiv zu denken? Also erstmal, es bringt dir mehr Zufriedenheit und damit auch Lebensglück. Und durch positives Denken bekommst du mehr Energie und wenn du mehr Energie hast, dann wird es dir leichter fallen, deine Ziele zu erreichen und das wollen wir alle und deswegen ist positives Denken einfach super. Ja, und ganz wichtig noch vorneweg zu sagen, allgemein geht es beim positiven Denken nicht darum, dass man etwas nicht wahrhaben will und dass man irgendwie sagt, boah, das ist ja super geil, dass der und der gestorben ist oder so, sondern es geht einfach darum, dass man eine Situation, auch wenn sie vielleicht nicht so schön ist, erstmal akzeptiert, aber dann die Aufmerksamkeit oft ganz bewusst auf die positiven Aspekte dieser Situation legt. Und ja, also nicht, dass du das falsch verstehst. Ich plädiere nicht dafür, dass du alles super findest und Krieg und wenn irgendjemand gestorben ist, wie ich schon gesagt habe oder so, dass du einfach alles blind positiv siehst und alles gut findest, darum geht es gar nicht. Es bringt nichts, wenn wir zwanghaft versuchen, positiv zu denken. Das möchte ich nicht sagen. Es geht einfach darum, dass wir lernen, die Situation, auch wenn sie nicht so toll sind, zu akzeptieren und uns dann auf die positiven Aspekte zu konzentrieren. Darum geht es. Genau. Und ja, wie du allgemein mehr Positivität und Optimismus in deinen Alltag bringst, dazu möchte ich dir jetzt ein paar wertvolle Tipps geben. Und zwar, der erste ist, frage, ob es wahr ist. Was meine ich damit? Ich meine, dass du dich fragen sollst, ob gerade wirklich irgendwas Schlimmes in deinem Leben passiert ist oder ob es nur in deinem Kopf ist. Und ja, das verstehen wir manchmal nicht oder das kann unser Gehirn nicht richtig unterscheiden, ob man sich gerade nur ein Horrorszenario irgendwie in den eigenen Gedanken ausmalt oder ob wirklich etwas Schlimmes ist. Für unser Gehirn ist das das Gleiche und es löst die gleichen Emotionen und Verhaltensweisen aus. Und deswegen wirklich, wenn du gerade merkst, dass du irgendwie in so einer Negativ-Gedankenspirale bist, dann frag dich, ja, warum ist denn das jetzt eigentlich so? Worüber denke ich gerade nach? Ist das etwas, was ich mir nur vorstelle, was zum Beispiel morgen bei meinem Vortrag passiert, dass mich alle auslachen und so und das macht mich total unglücklich oder ja, ist wirklich irgendwas, ist etwas real in deinem Leben, Negatives passiert? Das zu unterscheiden ist ganz wichtig. Genau, kommen wir zum zweiten Tipp und dieser wäre, dass du dich auf die Suche begibst nach, und wenn es nur eine einzige Sache ist, die gut an der Situation ist. So, jetzt kommt ein ganz einfaches Beispiel und zwar, angenommen, du hast deinen Bus verpasst, dann kannst du dich natürlich mega darüber ärgern und sagen, boah, das ist ja alles so doof und die Welt ist scheiße und keine Ahnung. Aber jetzt ist es halt wichtig zu begreifen, dass man im Kopf einen Schalter umlegen kann und dass man sich dann eigentlich einfach sagen kann, gut, ich habe jetzt meinen Bus verpasst, also habe ich eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr Zeit, gehe ich halt nochmal in den Buchladen und vielleicht passiert da was total Cooles und du findest ein richtig gutes Buch, was irgendwie dein Leben verändert und was dich anders denken lässt und oder du wirst einfach nur mit dem Buch gut unterhalten oder was auch immer. Man kann an jeder Situation etwas Gutes finden. Und ja, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Nichts ist so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes dran ist. Und wenn du das mal verstanden hast, wirklich tief in deinem Inneren verstanden hast, dann wird sich dein Leben um 180 Grad wenden, weil du einfach dich bei jeder Sache nicht mehr auf das Negative konzentrierst, sondern eben eher auf das Positive. Und ja, das wird dein Leben enorm verbessern. Ich verspreche es dir. Okay, kommen wir jetzt auch schon zum dritten und letzten Tipp für heute. Und ja, dieser wäre, wenn du dich in so einem Tornado von negativen Gedanken befindest und du das wahrnimmst, das ist ja schon mal super, dann ist es extrem, also wenn du das wahrnimmst, ist es gut, nicht wenn du dich in so einem Tornado befindest, verstehe mich jetzt nicht falsch, dann ist es wichtig, dass du wieder positiven Input bekommst und dann aus diesem Tornado rauskommst. Und ja, das funktioniert meiner Erfahrung nach am besten mit Sport, denn beim Sport werden Glückshormone ausgeschüttet und du kennst es ja bestimmt, nachdem du dich so richtig ausgepowert hast, fühlst du dich irgendwie total gut. Und ja, deswegen beweg dich einfach, setz dich aufs Fahrrad und fahr ein bisschen rum. Oder manchmal reicht auch nur ein 10 Minuten Workout. Gibt's auf YouTube ganz viele Möglichkeiten von super coolen Leuten. So ein HIIT kannst du zum Beispiel machen. Das ist super, um sich auszupowern und danach wirst du dich besser fühlen. Du hast einen klareren Kopf und genau, dann kommst du ganz automatisch aus diesen negativen Gedanken raus. Und kannst dann deinen Fokus wieder auf die positiven Dinge legen. Genau. Okay, wie gesagt, das war schon der letzte Tipp. Ich fasse das jetzt nochmal alles kurz für dich zusammen. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Okay, es ging um positives Denken. Das müsstest du mittlerweile mitgekriegt haben. Ist es wichtig für mehr Zufriedenheit und Lebensglück. Und durch positives Denken bekommst du auch mehr Energie und dadurch kannst du deine Ziele besser erreichen. Die Tipps waren, frage dich, ob es wahr ist oder ob es nicht nur ein Horrorszenario in deinem Kopf ist. Dann als zweites, suche nach einer einzigen Sache, die gut an der Situation ist. Versuch dich das immer zu fragen, egal was passiert. Frag dich, was ist gerade gut aus dieser Sache? Was kann ich lernen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Selbst wenn du nur das erkennst, was kann ich das nächste Mal besser machen, ist das schon was Gutes und das ist unglaublich wertvoll. Konzentriere dich darauf. Und das dritte war, wenn du merkst, dass dich die negativen Gedanken irgendwie überkommen, dann beweg dich, mach Sport, power dich aus und danach wird es dir viel, viel besser gehen, das verspreche ich dir. Und ja, damit sind wir jetzt komplett am Ende der Folge. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Lass mir gerne ein Feedback da auf Instagram oder hier auf iTunes. Gib mir eine Bewertung, was auch immer, wie du möchtest. Ich glaube, ich hatte dir schon einen schönen Tag gewünscht. Egal, ich tue es jetzt nochmal. Hab einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Tschüss!